Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann. Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Hallo, hier ist wieder Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda. Guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer, hier beginnt eine neue Sendung. Es ist Montag, der 14. Oktober 2019. Wir senden wie immer direkt, jetzt zwei Stunden von 13 bis 15 Uhr von der Plaza Real in Barcelona. Wir werden uns nun zwei Stunden alle Mühe geben, Ihnen und uns die Welt zu erklären, Ihre Bosheiten, Konflikte und Dummheiten zu verstehen und hier und da ein paar Auswege anzudeuten. Dabei wollen wir Ihnen viel Musik und gute Klänge bieten. Und dazu gibt es natürlich Informationen, Hintergründe und Analysen zu Wirtschaft, Politik, Geschichte und Kultur, zum Zeitgeschehen im Allgemeinen. Das alles, ich sag's nochmal, auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, der freie Radiosender hier in der Stadt. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Bevor wir uns den ganz harten Themen zuwenden, nämlich den Prozess, die Urteile sind heute verkündet worden vom obersten spanischen Gerichtshof, werden wir die Sendung mit ein bisschen Deutschrock beginnen. Der Deutschrock des Ex-Tomte-Frontmanns, der heißt nämlich Thees Ullmann, schillert wie gewohnt zwischen intimen Beobachtungen und großer Geste. Das neue Album ist schon seit einigen Wochen auf dem Markt, beziehungsweise raus. Das heißt Junkies und Scientologen. Erschienen wie immer auf dem Label Grand Hotel Van Cleef, Universal. Und ich empfehle dieses Album unbedingt. Es sind starke Songs und Lieder, die man darauf hören kann. Zum Beispiel ein Lied über die Bundesstraße 73, die ist mit 100 Kilometern nicht allzu lang und verläuft größtenteils zweispurig. Sie schlängelt sich von Cuxhaven bis nach Hamburg und ist nun in die Pop-Historie eingegangen. Das Leben ist kein Highway, es ist B73. Das singt nämlich T.S. Ullmann und in 5 Jahren nicht gesungen, dem nicht nur ersten, sondern auch sehr programmatischen Song von Junkies und Scientologen. Ich bringe dieses Lied jetzt und danach kommen harte politische Themen. Meine Damen und Herren, Niemandsland 91.4 FM. Ich hab 5 Jahre nicht gesungen, eine halbe Dekade und man sieht, was passiert. Und ich weiß, es ist schade, es ist egal, wie es mir ging und egal, wie es mir geht. Auf meinem Grabstein steht, gestorben um 19.10 Uhr. Eine Frau in meiner Küche sagt, ich habe um dich Angst, doch es ist schön, wie du bangst, es ist schön, wenn du bangst. Und dann gibt es noch den Staat, der immer an mich denkt und dann habe ich den Kuckuck mein signiertes Buch geschenkt. Er sagte, Menschen wie du leben wie ein Stein. Menschen wie du bleiben besser allein. Ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich. Ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich. Das Leben ist kein Highway, es ist B73. Geht es gut, wahrscheinlich besser als mir. Auf einem alten Weihnachtsfoto sind wir noch zu viert. Die große Frage Heiligabend, wie erklärt man seinem Kind, dass Männer nach 100.000 Jahren immer noch Affen sind? Und dann kam Silvester und mir wurde klar, wenn der Sommer beginnt, stirbt ein weiteres Jahr. Sie meinen 8-jährigen Neffen, hier um 0 Uhr ein Bengalo schwenkt, den hab ich ihm zu Weihnachten geschenkt. 365, 24, 7. Ich würde mich jederzeit wieder in dich verlieben. Aber ich stimme deinen Freunden zu, lass es sein. Denn Menschen wie ich bleiben besser allein. Ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich. Ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich. Das Leben ist kein Highway, es ist die B73. Ich erinnere mich an alles, sogar noch an den Krieg. Der Deutsche ist erst zufrieden, wenn jemand am Boden liegt. Und dann lobt er sich selbst und tritt nochmal rein. Fühlt sich moralisch überlegen, denkt, genauso soll es sein. Hier geht es nicht nach Valhalla, das ist die Bundesstraße 4. Und der Nestbeschmutzer ist mein Lieblingstier. In meiner Hand fühlt er sich wohl. Ich bin so traurig wie die Söhne von Helmut Kohl. Evangelisch schlecht gelaunt, zieh ich meine Runde. So wird's bleiben, ich hab 5 Jahre nicht gesungen. Lass uns noch einmal zusammenschreien. Menschen wie ich bleiben besser allein. Aber ich mag das Gefühl, das mich beschleicht, wenn ich denke, wir hätten uns gereicht. Ich vermisse dich noch immer und ich hoffe, man sieht sich. Das Leben ist kein Highway. Ich habe alles versucht, es hat nichts gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich. Gib mir ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt. Das war T.S. Ullmann mit seinem neuen Album Junkies und Scientologen. Ich finde, es ist ein wirklich starkes Album. Ich muss es sagen, ich habe mir die Lieder mittlerweile alle angehört. Es sind 20, manche sind so Bonustracks. Die werden dann so fein hinten dran geklebt. Und alles sehr hörenswert. Die Texte sehr schwungvoll auch, sehr aktuell, mit aktuellen Bezügen. Ich kann nur sagen, großartig, was der Ex-Tomte-Frontmann da meint. Er meint nämlich, dass das Leben nicht geradlinig verläuft. Ich würde sagen, damit hat er recht. Wer läuft schon geradlinig durchs Leben? Es geht meistens im Zickzack-Kurs. Was er nicht meint, ist, ich will nicht mehr Bruce Springsteen sein. Na gut, er hat das mal gesagt. Er wurde mal mit Bruce Springsteen verglichen. Dann haben bestimmte Medien auf ihn eingedroschen. Das wäre anmaßend. Der würde dem nicht bis an die Schuhspitze reichen. Ich meine schon, er hat was vom Boss. Und das muss man ihm lassen. Aber gut, das ist Geschmackssache. Auch sein drittes Soloalbum lebt von der Diskrepanz zwischen den mitunter belanglos wirkenden, aber höchst intimen Betrachtungen und der großen Geste und den raumgreifenden Melodien, in denen sie vorgetragen werden. In dieser Konsequenz ist das immer noch einmalig hierzulande. Hierzulande heißt dazulande in Deutschland. Wer traut sich schon, sich vollkommen ernst gemeint vor Stephen King zu verbeugen? Danke für die Angst. Die Ehre der Scorpions zu retten? Was wird aus Hannover? Oder einfach solch ein Bild hinzustellen. Ich bin so traurig wie die Söhne von Helmut Kohl. Das haben wir gerade gehört in dem ersten Lied auf diesem Album. 5 Jahre nicht gesungen. Aber wer sich was traut, kann auch scheitern. Das passiert natürlich auch manchmal. So wie mit der posthumen Verbrüderung mit Avicii. Du warst die neuen ABBA. Ich wäre gern Jürgen Klopp. Oder die Einladung an Katy Perry, einen Plattenvertrag bei Uhlmanns Label zu unterschreiben, Katy Grayson Perry. Aber so ist das immer bei ihm. Für jeden peinlichen Song kriegt man 2 Pathos-Bomben, die einen über einen beschissenen Tag bringen können. Auch auf Junkies und Scientologen stimmt die Quote wieder. Toll, ich verbeuge mich. Und weil es so toll ist, noch ein Lied aus diesem Album und dann kommen wir endlich zur Politik. Gut, dieses sogenannte peinliche Lied, ja, das bringen wir jetzt mal. Ja. Alles Gute kommt von oben. Du wartest auf die Liebe und ich auf das letzte Bier. schön trinken. Jo, du wartest auf die große Liebe, ich auf mein nächstes Bier. Sehr ironisch, sehr toll. Der Prozess hat den Prozess gemacht bekommen. Man hat den Prozess gemacht. Das ist hier schon ein geflügeltes Wort in Spanien bzw. in Katalonien. Vor 2 Jahren wollte sich Katalonien mit einem Referendum von Spanien abspalten. Es folgte ein politischer Ausnahmezustand. Wir haben ihn hier erlebt. 9 Politiker mussten nun wegen Aufruhrs mehrere Jahre ins Gefängnis und heute gibt es die Gerichtsurteile. Ich bringe mal gerade ein kleines Resümee dieser Gerichtsurteile und eine Einschätzung der Lage. Ich habe dieses Audio von der ARD übernommen, von dem Korrespondenten hier von der ARD. Ich finde das sehr gut, ist sehr kurz und sehr sachlich. Und dann sprechen wir über dieses Thema. 9 der 12 Angeklagten wurden schuldig gesprochen, einige von ihnen wegen Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel. Vor allem Ex-Minister der katalanischen Regionalregierung, darunter der frühere Vizeregierungschef Oriol Junqueras. Er muss für 13 Jahre in Haft. Die Köpfe zweier katalanischer Bürgerbewegungen, Jordi Sánchez und Jordi Cuixart, wurden zu je 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu 25 Jahre Haft für die Angeklagten gefordert. Sie warf einigen von ihnen Rebellion vor, vergleichbar mit Hochverrat im deutschen Strafrecht. Davon sahen die Richter allerdings ab. In dem Verfahren ging es im Kern um das Unabhängigkeitsreferendum vor gut 2 Jahren in Katalonien. Die nun Verurteilten hatten die Abstimmung geplant und durchgeführt, obwohl das spanische Verfassungsgericht sie vorab verboten hatte. Die Ereignisse im Herbst 2017 hatten die größte innenpolitische Krise des demokratischen Spaniens ausgelöst. Die katalanischen Separatisten rufen als Reaktion auf das Urteil zu Massenprotesten auf. In Barcelona haben Studenten und Schüler schon einige Hauptverkehrsstraßen blockiert. Geplant ist außerdem ein Sternmarsch aus 5 katalanischen Städten nach Barcelona. Dort soll es am Freitag einen Generalstreik geben. Oliver Neuroth, Madrid. Gut, das war die sachliche Information. Geben wir noch ein paar vertiefende Informationen zu diesem Thema. Wenn unser Tertuliano Werner gleich kommt, der wird natürlich auch noch einiges zur Lage zu berichten haben. Wir sind gerade durch die Straßen gegangen und haben gesehen, eine der Hauptverkehrsadern hier in der Stadt, die Via Laietana, war abgesperrt. Die Polizei hat das selber gemacht, nach dem Motto, besser wir sperren ab, als dass die dann kommen und sperren ab. So können wir immer noch sagen, wir haben das abgesperrt, damit keine Unruhen entstehen. Das zum einen, hier auf der Plaza San Jaume, wo sich Rathaus und Palau de la Generalitat im Moment nicht sehr freundlich gegenüberstehen, waren relativ wenige kleine Figuren, die da mit einem Fähnchen schwenkten und protestierten. Das kann sich aber gegen Abend hin ändern. Dann werden wohl doch mehr Menschen kommen und protestieren. 99 Jahre haben wir da zusammengezählt, hat es gegeben. Die Höchststrafe 13 Jahre für Oriol Junqueras und dann eben auch ein paar Monate Haft, die schon abgegolten wurden. Und auch 9 Jahre war dann die geringste Haftstrafe. Der spanische oberste Gerichtshof hat also Haftstrafen von bis zu 13 Jahren für die Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung verhängt. Sicherheitskräfte haben sich schon jetzt seit gestern und vorgestern für Proteste hier in Katalonien gerüstet. Die Haftstrafen sind eigentlich sehr lang, zwischen 9 und 13 Jahren. So viel bekommt eigentlich ein Mörder oder ein Vergewaltiger, wenn man es ihm nachweist. Laut dem am Montagmorgen veröffentlichten Urteil, also heute Morgen, werden die Hauptangeklagten jedoch nicht wegen Rebellion verurteilt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wie es die Generalstaatsanwaltschaft gefordert hatte. Das hätte viel härtere Sanktionen nach sich gezogen, mit Freiheitsstrafen von mehr als 20 Jahren. Der Richterspruch gilt als historisch in der Geschichte der spanischen Demokratie und könnte den Ausgang der Parlamentswahl am kommenden 10. November beeinflussen. In Katalonien hatte die Unabhängigkeitsbewegung zu Protesten aufgerufen. Aktivisten forderten dazu auf, einen sogenannten demokratischen Tsunami zu entfachen. Die Sicherheitskräfte sind in höchster Alarmbereitschaft. Gut 2000 zusätzliche Polizeibeamte wurden nach Katalonien verlegt. Vor 2 Jahren gab das ja diese Piolines. Da waren große Kreuzfahrtschiffe im Hafen, so Ausflugsschiffe, riesige, wo die Polizeikräfte stationiert waren. Und lustigerweise waren auf diesen Dampfern die Bilder von diesem lustigen Kanarienvogel aus dem Comicstrip abgebildet. Der heißt hier auf Spanisch Piolin. Ich weiß gar nicht, wie der in Deutschland genannt wird. Pixie oder so. Und dieser Piolin wurde dann das geflügelte Wort für die spanische Polizei, die Piolines. Die 7 Richter verurteilten 9 der 12 Angeklagten nur wegen Aufruhr, Sedition auf Spanisch, in Tateinheit mit der Veruntreuung von Steuergeldern bei der Organisation des Referendums, des illegalen Referendums über die Unabhängigkeit Kataloniens am 1. November 2017, das Justiz und Regierung für illegal erklärt hatten. Der ehemalige stellvertretende Regionalpräsident Oriol Junqueras wurde zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Der einstige Außenminister, so hieß der damals, Raúl Romeva, sowie die früheren Regierungsmitglieder Jordi Turull und Dolors Bassa müssen für 12 Jahre ins Gefängnis. Na gut, die haben davon jetzt schon über 2 Jahre abgesessen. Das ist natürlich hart, das ist eine harte Sache, dass, sagen wir mal, unbescholtene Bürger für 12 Jahre oder für 10 Jahre ins Gefängnis müssen. Das muss man hier auch sagen. Mal gucken, wie die Einschätzung von Werner gleich sein wird, wenn er kommt. Wir finden dieses Urteil zu hart. Wir finden dieses Urteil auf seine Art auch ungerecht. Und wir versuchen natürlich seit Jahren, auch hier im Niemandsland, zu erklären, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Ihnen und uns natürlich auch selbst zu erklären. Und versuchen selber auch vielleicht ein paar Auswege aufzuzeigen oder zu finden. Das wird allerdings schwer. Die ehemalige Parlamentsvorsitzende Carme Forcadell erhielt eine Haftstrafe von 11 Jahren und 6 Monaten. Die beiden früheren Minister Joaquín Forn und Josep Rull 10 Jahre und 6 Monate. Die Vorsitzenden der beiden größten separatistischen Organisationen hier in Katalonien, Jordi Sánchez, der ist der Präsident einer Organisation, die heißt ANC, und Jordi Cuixart, der ist der Präsident von Omnium, die müssen für 10 Jahre in den Bau. Alle wegen Aufruhr verurteilten Katalanen dürften während ihrer Haft für kein politisches Amt kandidieren und danach auch für die gleiche Anzahl Jahre, die ihre Gefängnisstrafe beträgt, auch nicht für ein öffentliches Amt kandidieren. Die ehemaligen Regierungsmitglieder Santiago Vila, Meritxell Borràs und Carles Mundó bleiben auf freiem Fuß und müssen wegen Ungehorsams nur Geldstrafen entrichten. Sie wurden nicht wegen Veruntreuung und Aufruhr verurteilt. Nun hatten sich die Richter jede Menge Zeit gelassen. 4 Wochen haben die da gegrübelt, 7 Richter waren das und Richterinnen, gegrübelt und gegrübelt, was für ein Urteil da gefällt werden sollte. Bis Mitte Juni hatten sie im wichtigsten Prozess der spanischen Demokratie 18 Wochen lang in 52 endlosen Sitzungen 422 Zeugen angehört. Alle Sitzungen wurden live im Internet und auch im spanischen Fernsehen und auch im katalanischen Fernsehen übertragen. Insgesamt gut 400 Stunden. Wir hier im Niemandsland haben oft darüber berichtet. Wer erinnert sich nicht mehr an die Höhepunkte, als es zu der Schmierseifenaffäre kam, als eben die Independentistas vor einem Wahllokal Schmierseife auf die Treppenstufen geschmiert haben, damit die Polizei, wenn sie hochstürmt, ausrutscht und übereinander purzelt, wie in einem Comic von Kata Carlo und Fix und Foxy und was man da alles so kennt, oder wie Tom und Jerry, da kriegen die halt ein Bein gestellt. Für die Angeklagten und ihre Anwälte handelt es sich um einen politischen Prozess, wie sie immer wieder betonen, während die spanische Regierung immer wieder auf die Unabhängigkeit der Justiz hinwies. Nun ja, heute Morgen, an diesem Montagmorgen, dem 14. Oktober 2019, gab es dann keine formelle Urteilsverkündung in Madrid. Die Angeklagten wurden in ihren katalanischen Gefängnissen von Gerichtsvertretern persönlich informiert. Wenig später wurde das Urteil an ihre Verteidiger und die Presse per E-Mail versandt. Jo, das war erstmal so eine Vorabinformation. Wir werden darüber gleich noch sprechen. Doch kommen wir zuerst einmal zu unserer Sendereihe Es lebe der Tod. Ich habe hier ein neues Kapitel eingespielt über den Spanischen Bürgerkrieg. Es lebe der Tod. Folge 136. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 136. Peter Merin, unsere Losung. Erster Teil. No pasarán. Pasaremos. Pueblo de España en pie. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las tropas que representan un pasado de opresión. Pasado de Francia. Madrid, November 1936. Am Eingang in die Universitätsstadt, wo sich Madrid zur Sierra de Guadarrama öffnet, stehen Barrikaden. Die Luft an der Plaza Moncloa ist geladen von Spannungen und vom Dunst der Geschütze. Die Milicianos hinter den Barrikaden sind in wilder Erregung. So sah ich sie nie. Granaten pfeifen über uns, das Heulen und Aufschlagen der Geschosse spiegelt sich in den erstarrten, blassen Gesichtern. Ein plötzlicher Sturzregen peitscht heran, Salven von Maschinengewehren. Zusammengezuckt warten wir hinter der schützenden Barriere, vorsichtig und zögernd stecken wir die Köpfe wieder aus den Sandsäcken. Vom Parque de Oeste und vom Casa del Campo her rückt der Feind an. Wir spüren, dass es hier um Entscheidungen geht. Ich betrachte die Gesichter der Soldaten. Es sind solche dabei, dass ich denke, schickt sie heim. Einzelne sehe ich an der Fassade des Hospitals sich vorbeidrücken, in der Straße Fernando el Católico verschwinden sie. Ich sehe die Kommandeure und die politischen Kommissare mit den Maschinenpistolen in der Hand ihre Kommandos unterstreichen. Und ich sehe die entschlossenen Hände junger Milicianos, die schweren Maschinengewehre richten. Es ist klar, es gibt Schwache, die die unbekannte Maschinerie des Todes erzittern macht. Die Masse aber kämpft. Wenn es sein muss, werden die Milicianos sterben. Stahlgepanzerte Patronen durchbohren die Sandsäcke, lautlos sacken Männer zusammen. Im tosenden Lärm hört man die Schüsse nicht mehr. Sanitäter gehen ruhig über den Platz und nehmen die Umgesunkenen mit sich. Eine Kolonne schleppt Sandsäcke nach vorn. Die Reihen der kleinen, graugrünen Bausteine aus Erde müssen verdoppelt werden. Kunstvoll und sachgemäß werden die Säcke verstaut. Die Erde dröhnt und die Männer werden still. Gefasst stehen sie, das Auge am Korn ihrer Gewehre. Hinter einer kleinen Burg der Säcke sehe ich einen Jungen ruhig und freundlich die Gurten abknallen. Das schwere Maschinengewehr tickt wie eine Uhr in seiner Hand. Ein friedliches Bild vom Schießstand. Der Rauch zerschossener Gebäude zittert in der Sonne. 6,5 Stunden bis in den Abend hinein dauert es. Dann wird es stiller. Der Angriff ist aufgehalten. Müde schlurfen wir die Calle Fernando el Católico hinunter. 3 Ecken von der Plaza Moncloa singt ein Leierkasten. Gravitätig dreht sich ein Karussell, von einer süßen Melodie beschwingt. Auf violetten Tauben und vergoldeten Flugzeugen reiten Kinder jauchzend im Kreise. Und das Tick-Tack der sich verziehenden Maschinengewehrschützen synkopiert das Spiel. Gegen Mitternacht machen wir uns noch einmal auf. Philippe warnt. »Wartet bis morgen früh!« Ernest will nicht warten. »Hol sie der Teufel«, sagt er. »Mag sie kommen, die Kugel, wenn sie für mich gegossen ist.« Vom Kloster aus gehen wir fröstelnd die Straße hinunter. Wenn wir nicht weiter wissen in der Dunkelheit, wir tasten uns durch, blitzt die Taschenlampe auf. Es ist ja nicht weit. Eine Patrouille mit schussbereitem Gewehr versperrt den Weg. »Nuestra causa«, ruft Ernest. Das Losungswort dieser Nacht heißt »unsere Sache«. Die Männer senken die Gewehre. »Unser Sieg«, lautet die Antwort. Wir fragen, und der Feind? Vor den Toren. Wir gehen weiter und wissen, dass Madrid keine Tore hat. Ein Bild ist es, ein schützendes, gutes Bild. In der Nähe des Cárcel Modelo, des großen Gefängnisses, das die überführten Feinde der Republik umschließt, springen wir in einen Hauseingang hinein. Unvermutet pfeift es über unseren Köpfen. Es könnten verirrte Schüsse aus dem Westpark sein. Die gerade Straße liegt geöffnet gegenüber. Vielleicht aber sind es Zeichen jener Quinta Columna, der fünften Heeressäule, von der Franco behauptet, dass sie in Madrid auf ihre Stunde harrt. In dem Haus, das uns Schutz bot, gehen wir die Stufen hinab. Beim flackernden Licht einer Petroleumlampe sitzen die Bewohner im Kellergewölbe. Matratzen bedecken den Boden. Eng nebeneinander, sanft atmend, schlafen Kinder. Ihre Gesichter sind rosafarben, still. Da ich mich den Betten am Boden nähere, sagt eines ein unverständliches Wort und greift mit seiner kleinen, runden Faust nach mir. Alte liegen daneben, greise Männer, viele Frauen. Die Jüngeren sitzen, sie nähen, lesen und sprechen mit flüsternden Stimmen. Hier unten müssen sie die Nacht der Ungewissheit überdauern. Die Häuser der Peripherie sind gefährdet. Keiner weiß, was der Morgen bringt, der kommende Tag, die Nacht und die Zeiten. Inmitten der Frauen sitzt steif ein Junge, 14-jährig mag er sein. Beschämt wendet er sich von uns ab. Eine Träne zittert an seinen Wimpern. Freiheitsberaubung, man muss sie anzeigen, die Weiber, sie lassen mich nicht. Muss doch die Mütter beschützen, Junge, eine blasse Frau sagt es und lacht. Das Lachen bleibt in der Kehle stecken. An der Moncloa flackert wieder ein leichtes Streufeuer auf. Vielleicht schießen die Soldaten, um sich wach zu halten. Sie stehen seit vielen Stunden ohne Ablösung. Während Ernest auf den Platz hinausgeht, um mit dem Kommandanten zu sprechen, hocke ich mich zu den katalanischen Schützen hinter die Barrikade. Es sind Männer aus Durutis Kolonne. Sie haben die weiten grauen Decken über Schulter und Kopf gezogen und glimmen, von der Sandmauer verdeckt, ihre Canaris. 2 Monate standen wir vor Huesca, sagt einer. Das war Übung. Hier erst beginnt der Kampf. Und der andere? Wir waren zwischendurch 3 Tage in Barcelona. Es gab Betten und Mädchen. Wären gern länger geblieben. Aber die FAI schickt uns. Geht, sagte sie. Die Arbeiter von Madrid brauchen eure Hilfe. Die Männer der Federación Anarquista Ibérica beschließen, dass Madrid nicht fallen wird. Was hätten sonst die weiten Märsche von Aragon nach Kastilien genützt? Ich frage sie beide nach ihrem Beruf. Der eine sagt, im Hafen, was es gerade gab. Und der andere, ich möchte Ingenieur werden, weiß noch nicht genau, Schiffe oder Eisenbahnen. Ob nur die Finger fein genug sind zum Zeichnen, sieh mal. Er zeigt mir die schweren, aufgesprungenen Arbeiterhände, steinerne Hände. 19 Jahre bin ich, sagt er. Staunend betrachte ich dieses junge Menschengesicht, das im Glutschein der Zigarette erwartungsvoll auf die Antwort horcht. Ich sage, die Hände sind gut und das Herz ist gut. Du wirst bauen, was du immer magst, wenn das Volk siegt. Vom Süden des Westparks gehen wir morgens ziellos durch die Straßen. Wir wollen sehen und wissen, was ist übrig geblieben von der Stadt der vergangenen Jahre. Vor der Ermita de San Antonio de la Florida stehen wir. Ich denke an dieses Gewölbe. Durch einen Spiegel schaut man die Träume Goyas, Heilige, die an der Decke schwirren, Götter mit Menschengesichtern. Unehrerbietig, mit herausforderndem Lachen, die Beine à la Tiepolo gespreizt, sitzen die Engel. Wichtiger als das Hauptbild des heiligen Antonio von Padua sind dem Maler die Zuschauer, die schönen Mädchen, Freundinnen, die, auf den Ellenbogen gestützt, vom Balkon herab kokettieren. Drunten in der Kapelle liegen die Gebeine des Malers. Das wissende Auge und der kämpferische Stift Goyas hatten die Schrecken eines anderen Krieges gemalt. Was würde Goya heute zu berichten haben? Wir werden nicht eintreten und in den Spiegel von gestern schauen, obwohl wir die Weisheit dieser Kunst lieben, obwohl morgen vielleicht diese Kapelle nicht mehr ist. An der Ermita vorbei kann man mit der Straßenbahn zur Front, wie man ins Büro fährt. Hola, hombre, aussteigen. Wolltest du nicht in den Unterstand? Ruhig fahren die Straßenbahnen ihre roten und gelben Wagen durch die stürzende Stadt. Manche haben den Platz am Motor oder im Wagen mit dem anderen im Schützengraben vertauscht. Statt Fahrkarten zu knipsen, lösen sie die todbringenden Streifen der Maschinengewehre aus. Diejenigen, die bleiben, wissen warum. Die Stadt ist ein Schlachtfeld und ihre Wagen sind die bewegten Brücken zwischen den Linien. Die Artillerie dröhnt, die Flieger senken ihre zerstörende Last in den Schacht der Straßen. Ruhig fahren die Straßenbahnen. Die Puente del Rey, die Königsbrücke, flog in die Luft. Jenseits dehnt sich der Park Felipe II. Jenseits liegen Tercio, Araber und die Fremden. Diesseits das Volk. Unweit von der Plaza de Provincia liegt das Ministerio del Estado, das Auswärtige Amt. Im 17. Jahrhundert war es ein Gefängnis. Es ist nichts davon zu merken. Ein pompöses Vestibül empfängt uns, livrierte Fragen nach Waffen. Man zieht den Revolver aus dem Futteral, legt ihn auf eine Nummer des Marmortisches, eine entsprechende Nummer wird dafür ausgehändigt. Waffengarderobe. Im weiten Lichthof steht eine bleiche, gespenstische Gesellschaft. Eine Reihe nackter Schönheiten, die Hände verzückt oder schmerzlich dem Unbekannten entgegengestreckt. Ein kunstbeflissener Minister muss sich diese Damen aus Gips zusammengelesen haben. Sie stehen mit dem Gesicht zueinander gekehrt und zeigen dem Wanderer die üppigen Bögen ihrer Hinterseite. Durch das steinerne Serail hindurch suchen wir die Tür des Pressechefs. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 136, eine Niemandsland-Produktion 2019. Literaturhinweis: Ich verlasse die Erzählung Unsere Losung von Peter Merin. Peter Merin wurde als Otto Bihalji Merin 1904 in Zemun, Jugoslawien, geboren. Er besuchte Kunstschulen in Belgrad und Berlin. 1924 wurde er Mitglied der KP Jugoslawiens. Er war Redakteur der Zeitung Linkskurve. 1932 unternahm er seine erste Reise durch Spanien. 1933 floh er aus Berlin nach Paris. Dort wurde er Mitbegründer des Instituts zum Studium des Faschismus. 1936 arbeitete er als Journalist im republikanischen Spanien. Über die Schweiz und Italien kehrte er nach Jugoslawien zurück. Als Reserveoffizier der jugoslawischen Armee geriet er zwischen 1941 und 1945 in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nach der Befreiung war Peter Merin Verlagsleiter, Zeitungsredakteur, Kunsthistoriker und Schriftsteller in Belgrad, wo er 1996 gestorben ist. No pasarán. Pasaremos. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräber weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen. Sag mir, wo die Blumen sind. Menschen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Niemann. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Vielleicht eines der bekanntesten und eines der ergreifendsten Antikriegslieder. Sag mir, wo die Mädchen sind. Sag mir, wo die Blumen sind. Komponiert von Pete Seeger, dem US-amerikanischen Liedermacher. Und in unzähligen Versionen gesungen von Antikriegsaktivisten weltweit und über die Jahrzehnte hinweg. Mittlerweile 20 Minuten vor 14 Uhr. Das Wetter hat sich fast ganz aufgeklärt. Wir haben hier im Zentrum von Barcelona einen blauen Himmel, wolkenlos. Die Temperaturen, leider muss ich schon fast sagen, wieder frühlingshaft. Wir hatten auf einen Herbst gehofft, wenn auch einen mickrigen und milden Herbst, aber wir hatten immerhin auf Herbst gehofft. Aber es ist schon wieder Frühling mit fast sommerlichen Temperaturen. So sieht es mittlerweile aus auf diesem Planeten. Meine Damen und Herren. Das Thema, das heute natürlich die Menschen hier in Barcelona und auch in Katalonien bewegt, ist das Thema der Urteile, der harten Haftstrafen, der langen Haftstrafen für die separatistischen Unabhängigkeitsführer Oriol Junqueras und Co. Die Urteile sind heute veröffentlicht worden und das ganze Theater dauert nun schon weit über 2 Jahre. Im Jahr 2017 nämlich führte die katalanische Regierung, wie gesagt, ein Unabhängigkeitsreferendum durch, das die Zentralregierung in Madrid für illegal erklärte. Und das sorgte dann für ein wirkliches Chaos hier im ganzen Land. 9 Personen mussten wegen Aufruhrs ins Gefängnis. Wie gesagt, lange Haftstrafen für die Separatistenführer. Die sagen jetzt natürlich, ihre Menschenrechte sind verletzt, sie sind ungerecht behandelt worden. Ja, gut, kann man so sehen. Sie können aber auch nicht sagen, wir haben gar nichts gemacht. Es ging immerhin um so eine Kleinigkeit wie den spanischen Staat zu zerschlagen. Und ob sowas gratis sein sollte, das bezweifle ich. Und da sollte man doch schon die Konsequenzen auf sich nehmen. Das machen die auch. Und wir hoffen natürlich jetzt, trotz alledem, trotz diesem ganzen Unsinn, uns ist nämlich beides peinlich und sind sowohl diese Separatisten peinlich als auch dieser ganze Rummel, der in Madrid und von der Rechten, der spanischen Rechten gemacht wird. Das ist alles sehr unangenehm, nervtötend und lähmt das Volk natürlich auch und hält es von ihren wahren Interessen ab. Die wahren Interessen wären eben ein würdiges Leben mit Arbeit für alle, mit erschwinglichem Wohnraum, mit einem erschwinglichen Gesundheitssystem und so weiter. Das sind die wahren Interessen der Menschen hier in diesem Land und die werden ständig mit Füßen getreten, verachtet und dann wird dieser riesige Zirkus um die herum aufgebaut. Ihre Emotionen werden abgelenkt auf Fahnen und auf nationale Identitäten. Das ist ein großes Problem im Moment, wahrscheinlich nicht nur hier in Spanien, sondern in ganz Europa und ich traue mich sogar zu sagen weltweit. Wie gesagt, vor zwei Jahren, vor mehr als zwei Jahren, befand sich Katalonien in einem Ausnahmezustand. Sowas haben wir alle noch nicht erlebt. Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region im Nordosten Spaniens befanden sich auf dem Höhepunkt. Die katalanische Regierung hielt ein umstrittenes Referendum ab, in der die Bevölkerung über eine mögliche Abspaltung entscheiden sollte. Wie gesagt, die neuen Separatistenführer sind jetzt wegen dieses Referendums zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Oriol Junqueras muss 13 Jahre ins Gefängnis. Spaniens oberstes Gericht wirft dem früheren Vizepräsidenten Kataloniens Aufruhr vor. Auch 8 weitere Separatisten müssen deshalb ins Gefängnis. Die niedrigste Haftstrafe beträgt 9 Jahre. Zudem seien einige von ihnen der Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig, hieß es. In dem Urteil kann man nachlesen, das wird jetzt veröffentlicht. Ich glaube, es hat 259 Seiten, also ein ganz langer Text. Da werden wir demnächst auch Auszüge daraus zitieren. 3 andere Politiker wurden nur wegen Ungehorsams schuldig gesprochen. Sie entgehen einer Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar noch höhere Strafen gefordert. Achtung, die Staatsanwaltschaft. Sie hatten eine Verurteilung wegen Rebellion verlangt. Das hätte Gefängnisaufenthalte bis zu 25 Jahren bedeutet. Aber davon sahen die Richter ab. Die Katalanistenführer haben schon vor Monaten gesagt, es gibt nur ein Urteil, das wir akzeptieren, den absoluten Freispruch. Alles andere werden wir bekämpfen, anprangern, ablehnen. Wir werden dagegen angehen mit allen Mitteln, und dann müssen sie immer wieder betonen, mit allen friedlichen Mitteln, mit demokratischen Mitteln und so weiter und so weiter. Also, am 1. Oktober 2017 wurde dieses Unabhängigkeitsreferendum abgehalten. Das Verfassungsgericht hatte das verboten. Das Kuriose war, sie berufen sich auf dieses Referendum, nur es war ein Referendum ohne internationale Kontrolle. Es war ein Referendum ohne Garantien. Es war ein Referendum ohne beglaubigte Wahllisten. Es war ein Referendum ohne Aufsicht. Es war ein Referendum, das nur von den Interessenten des Referendums abgehalten wurde. Und die Stimmen dieses Referendums wurden auch nur von den Referendumsbefürwortern ausgezählt und so weiter und so weiter. Es war also kein Referendum. Es war eine Übung, eine Protestübung, die symbolisch gemacht wurde. Aber die Regierung Puigdemont hatte sich auf diese symbolische Protestübung berufen und hatte gesagt, seht ihr, das katalanische Volk, das waren mal gerade 47%, hat entschieden, wir wollen unabhängig sein. Ich rufe hiermit die Unabhängigkeit aus. Dann hat er eine Pause gemacht, aber ich setze sie aus. Das heißt, der Mann hat die Unabhängigkeit ausgerufen und hat sie 3 Sekunden später ausgesetzt in einem Nebensatz. Tolle Sache. 3 Tage später war der Mann verschwunden, hat sich abgesetzt ins Ausland und hat das dann so hingestellt, als wäre das ein ganz irre, raffinierter Schlachtplan. Er setzt sie ins Ausland ab und koordiniert von da die weiteren Geschehnisse. Nun gibt es viele Leute, die glauben an diesen Mann als eine Art Jesus, als eine Art Khomeini, der im Ausland gelebt hat, als der böse Schah ihn verfolgte und so weiter. Das kann man so sehen. Viele Leute sehen das auch so und eifern ihm mit religiösem Glauben nach. Wir als unabhängige Leute glauben das nicht. Wir sagen, der Mann hätte vielleicht besser hier bleiben sollen. Dann wären bestimmte Sachen auch gar nicht geschehen. Dann hätte sich der spanische Staat 3-mal überlegt, ob er da jetzt wirklich alle verhaftet und so weiter. Er hätte es getan, aber die Situation wäre eine ganz andere gewesen. Gut, also der Prozess, ich wiederhole nochmal, war Mitte Juni nach 4 Monaten mit den Schlussplädoyers der Angeklagten zu Ende gegangen. Diese riefen dabei fast ausnahmslos dazu auf, den Dialog zu suchen und eine politische Lösung für den Konflikt in der Region im Nordosten des Landes zu finden. Insgesamt wurden in dem riesigen Prozess fast 600 Zeugen vernommen, darunter der konservative frühere Ministerpräsident Mariano Rajoy, in dessen Amtszeit das Referendum fiel. Zur Rajoy-Regierung haben wir auch sehr viel gesagt hier im Niemandsland. Wir haben diese Regierung als das gezeigt und auch mit Belegen haben wir diese Regierung entlarvt als die korrupteste Regierung, die wahrscheinlich zu der Zeit in Europa existiert hat. Eine Regierung, die bevölkert war von Dieben, von professionellen Dieben, von professionellen Manipulateuren, von Leuten, die nur eins im Sinn hatten: Geld machen und dem Volk aufs Maul hauen. Sie haben eine Arbeitsrechtsreform in die Wege geleitet. Die plündert die Arbeiter weiter aus. die verewigt und zementiert prekäre Arbeitsverhältnisse. Sie haben ein sogenanntes Ley Mordaza gemacht, das war ein Knebel, ein Maulkorbgesetz, wo es Leuten verboten war, zum Beispiel im Umkreis von 200 Meter vor dem Parlament zu demonstrieren, und dafür wurden Geldstrafen bis zu 50, 60, 100.000 Euro verhängt. Es gibt also mittlerweile Hunderte von Leuten, die haben Geldstrafen bekommen, die ihr Leben ruinieren. Die bekommen Geldstrafen von 20.000 Euro, einfach weil sie irgendwo demonstriert haben. Es wurde verboten, in einer Bankfiliale zu protestieren. Auch dafür gab es dann Geldstrafen von 10, 15, 20.000 Euro, die einen Arbeiter ruinieren. Alles das hat diese Regierung gemacht, diese Regierung Rajoy, die dann natürlich auch Katalonien monatelang unter Zwangsverwaltung gestellt hat. Das geschah im Herbst 2017. Die Regionalregierung Kataloniens wurde abgesetzt. Der damalige Regionalchef Carles Puigdemont und andere Politiker, hatten wir gerade schon gesagt, flohen nach Belgien, um einer Festnahme zu entgehen. Die deutschen Behörden haben sie nicht ausgeliefert. Das Landgericht Schleswig-Holstein hat gesagt, nein, wir können diesen Demokraten nicht ausliefern. Dann macht Spanien den fertig. Der hat nämlich gar nichts richtig Böses getan. So ungefähr haben die das hingestellt. Es gab natürlich einen Auslieferungsantrag, ich glaube einen europäischen Haftbefehl. Der war so schluderig und so ungenau formuliert, dass auch hier schon der Keim des Scheiterns in diesem Antrag gelegen hatte. Wir warten nun alle auf die Parlamentswahlen am 1. November. Nein, am 9. November. Hier ist ein Fehler in der deutschen Homepage. In Katalonien werden nun heftige Proteste von Unabhängigkeitsbefürwortern befürchtet, erwartet. Die spielen sich gerade ab. Ich blende gleich mal die Live-Dokumentation aus dem katalanischen Fernsehen hier ein. Auch Puigdemonts Nachfolger Quim Torra gibt sich kämpferisch und hat zu einer massiven Mobilisierung aufgerufen. Am Flughafen von Barcelona sowie in den Bahnhöfen und Häfen der Region wurde die Zahl der Sicherheitskräfte schon im Vorfeld des Urteils massiv erhöht. Außerdem erwarten Beobachter, dass die Verurteilung auch das Abstimmungsverhalten der Bevölkerung beeinflussen könnte. Am 10. November finden Parlamentswahlen in Spanien statt. Am 10. November zum vierten Mal innerhalb von 4 Jahren. Wir haben jetzt gerade hier das katalanische Fernsehen. Hier sind Sprecher von der Partei ERC, das ist die Esquerra Republicana de Catalunya. Das ist so eine sozialdemokratische bürgerliche Partei. Die sind extrem separatistisch eingestellt und die geben jetzt ihre Beurteilung ab, das heißt ihre Einschätzung zur Lage und ihre Bewertung der Urteile. Die verurteilen das natürlich, sie sagen, das ist ungerecht, das ist antidemokratisch, das ist würdig einer Diktatur und so weiter. Dann haben wir hier eine Frau, die ist von der anderen großen katalanistischen Partei, von den Rechtskatalanisten von PDeCAT. Die teilen natürlich die gleiche Einschätzung. La idea de que contra la repressió, més urnes i més democràcia. Ens volem comprometre. Die Frau sagt, gegen die Repression, mehr Demokratie, mehr Urnen. Totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries per facilitar la sortida de la presó de les persones condemnades, així com el retorn. Dieser Mann ist jetzt ein Sprecher der Linkspartei Podemos, beziehungsweise Barcelona en Comú. És una condició indispensable. Es ist praktisch die rechte Hand von unserer Bürgermeisterin Ada Colau. La situació política a Catalunya. Der protestiert auch auf das Schärfste gegen die Urteile. Matí de reaccions. Und die Partei Barcelona en Comú, die haben sich jetzt mit den Separatisten verbündet und fahren jetzt, zumindest was die Urteile anbelangt und was die, sagen wir mal, juristische und polizeiliche Repression anbelangt, eine gemeinsame Linie. Wir dürfen nicht vergessen, vor 2 Wochen wurden ja eine Gruppe von Männern verhaftet, die mit Sprengstoff Experimente gemacht haben, die aus dem Umkreis der CDRs stammen und die wohl einen Anschlag vorbereitet hatten, laut Polizei und laut Staatsanwaltschaft, und die nun hinter Gittern sitzen unter der Anklage Vorbereitung eines terroristischen Attentats. Die Independentistas sagen, das ist alles erlogen und erstunken, die werden nur verhaftet, weil die demokratische Independentistas sind und so weiter. Und da haben wir ja schon unsere Zweifel angemeldet, so vorschnell diese Leute in Schutz zu nehmen als Politiker, als Institutionen, das ist sehr problematisch. Als Aktivisten kann man das sagen. In der Kneipe kann jeder sagen, oh, das ist doch eine Staatsintrige, pfui und so weiter. Aber als Politiker das zu sagen, ist sehr problematisch und sehr zweifelhaft. Mal gucken, wo das hinführt. Ramon Permí, que també es va presentar aquelles eleccions europees. Última hora, per tant, Pablo Llarena, el magistrat instructor d'aquesta causa del procés, reactiva l'euroordre, si més no, contra Carles Puigdemont. Gut, hier kommt gerade die letzte Meldung, der Euro-Haftbefehl, der europäische Haftbefehl gegen Carles Puigdemont ist jetzt aktiviert worden von dem Richter des obersten Gerichtshofs hier in Spanien. Das heißt, Puigdemont wird jetzt von der spanischen Justiz erneut angefordert und jetzt muss die belgische Regierung Stellung beziehen. Wir haben jetzt Bilder von der Plaza Sant Jaume und von dem katalanischen Parlament und auch hier vor der Delegation del Gobierno, das ist, sagen wir mal, die spanische Regierungsvertretung hier in Katalonien. Und da versammeln sich jetzt Leute und protestieren natürlich. Die üblichen Transparente hängen da. Llibertat Presos Politics, Werner ist jetzt auch im Studio, der kommt frisch von der Straße. So. Fons del jutjat que porta Pablo Llarena. Per tant, oficial aquesta reactivació de l'euroordre aquí al Tribunal Suprem, on avui a primera hora... Auch diese Reporterin berichtet vom Tribunal Suprem, vom obersten Gerichtshof, und die sagt, ja, wir können bestätigen, dass der Richter Arenas den Haftbefehl, den europäischen Haftbefehl, reaktiviert hat. Das heißt, die spanische Regierung will Puigdemont haben und anklagen. Bé, sembla que són notícies filtrades, que ja estem acostumats amb això, filtrades del Tribunal. Hier spricht die Justizconsellera, man könnte sagen, das ist die katalanische Justizministerin, Frau Esther Capella. A tothom que està en l'exili. Die sitzt im Studio von TV3, also auch von der Generalitat gelenkten Fernsehkanal, und die bringt jetzt ihre Einschätzung. Respecte a la sentència, també li volem demanar una reacció com a responsable de la Conselleria de Justícia. Sie soll jetzt als Justizvertreterin Kataloniens eine Stellungnahme abgeben zu den Urteilen und zu dem, was gerade geschehen ist. Und mal gucken, was sie sagt. Doncs jo diria, si se'm permet fer una anàlisi així ràpid i ras i curt, és, doncs, l'independentisme no ha estat vençut, ho dic també, és una afirmació que faig amb tota la contundència i amb tota la fortalesa que em permet fer. Sie sagt jetzt, der Independentismo wird natürlich mit der ganzen Schlagkraft und mit Überzeugungskraft eine Antwort finden auf diese Urteile, diese ungerechten Urteile. Flexe de les raons d'estat. Podria estar analitzant aquí una llarga estona, no ho faré, no he tingut temps de poder llegir la sentència. Sie sagt, zuerst einmal ist Vorsicht geboten. Dieser Euro-Haftbefehl ist noch nicht raus. Wir warten ab, werden dann angemessen reagieren, bla bla bla. Als Prinzip ist ein del dret penal d'un estat democràtic i de dret. I jo diria que aquesta sentència marca una manera diferent d'entendre el que durant molts anys ens ha costat arribar, doncs, a mantenir aquests principis. Sie meint also, dieses Gerichtsurteil, das jetzt verhängt wurde, die Gerichtsurteile gegen die Independentistas wären ein Rückschritt in der Rechtsgeschichte, in der demokratischen Rechtsgeschichte dieses Landes und Europas und so weiter. De l'estat espanyol i del govern de l'estat espanyol, tant el que va iniciar aquest camí de la judicialització, perquè... Sie wettert jetzt natürlich auch gegen den spanischen Staat, der den Weg der Juristizierung des politischen Prozesses als Methode gepflegt hat. Und das prangert sie an, aber sie prangert das schon seit Jahren an. Insofern ist das alles nichts Neues, was diese Dame sagt. Was man sagen muss, Werner wird das gleich bestätigen, die Politikerriege, die jetzt die Landesregierung Kataloniens leitet und besetzt hat, das sind eigentlich nicht Politiker oder politisch denkende Menschen im traditionellen Sinne. Es sind keine Vertreter einer Institution, sondern es sind separatistische Aktivisten, die die Institution unter ihre Kontrolle gebracht haben und die Institutionen wie Generalitat de Catalunya, die einzelnen Consellerias wie Gesundheit und Verkehr und Umwelt, alles, was es da gibt, haben sie nur in den Dienst ihrer Sache gestellt, das heißt ihrer separatistischen Ambitionen, um Katalonien aus Spanien loszulösen und den spanischen Staat dann auch zu zerschlagen auf diese Weise. Crítica també en aquesta sentència que avui s'ha notificat prèvies filtracions que ja s'havien produït durant el cap de setmana i tornem-nos a ubicar en la capacitat de transitar pel diàleg, per la solució política. Consellera, permeti'm fer-li una pregunta més centrada en el seu departament. Com afronta la gestió de la sentència en el sentit que recordarà les paraules de la fiscal general de l'Estat en l'obertura de l'any judicial? Gut, hier ist Werner im Studio. Ich begrüße ihn. Hallo, wie geht's? Hallo, ich begrüße dich und Kirsti und überhaupt alle auch. Ja, ich komme gerade woher? Draußen, vom Walde. Draußen, vom Finsternwalde, nee, von der Straße. Und deshalb komme ich jetzt auch ein bisschen später als normalerweise. Ich komme ja immer später, aber heute extra spät. Ganz warum? Spät. Warum? Das Volk erhebt sich und besetzt die Straßen. Es gibt kein Durchkommen mehr. Also ganze Paseo de Gracia, die Straßenkreuzung besetzt, die Polizei blockiert die Straßen, aber um die Blockierer zu schützen vor den Autos, ja, also es geht nichts mehr. Und die ganze Paseo de Gracia, Plaza Catalunya, Urquinaona und natürlich auch Plaza Sant Jaume, jetzt beginnt sich jetzt erst zu füllen, ja, und das Urteil ist ja bekannt geworden und ich habe das heute gemerkt, dass jetzt heute doch tatsächlich das Urteil rauskam, so ungefähr um 10 Uhr heute Morgen. Da fing mein Nachbar, der direkt neben mir wohnt im Nachbarhaus, plötzlich, also auf den Kochtopf zu schlagen. Das ist ein ganz harter Independentista-Fan und einer von denen, der dann morgens auf dem Balkon die katalanische Unabhängigkeitsflagge, die Estelada, hisst an einem Fahnenmasten und abends holt er sie wieder ein. So einer ist das, ne? Und also ein Patriot. Ja, ja, genau. Und heute Morgen also geht er dann auf den Balkon, wie du sagst, mit zwei großen Topfdeckeln in der Hand und macht einen Höllenlärm. Ja. Und also er hat angefangen und dann so insgesamt hat der Spuk so vielleicht 3 Minuten gedauert und dann hat er zwischendurch immer kleine Pausen gemacht, mal um selber zu hören, ob noch andere Nachbarn sich dazu tun und auch mit den Topfdeckeln anfangen zu hämmern. Nix. Hat er weiter gehämmert, wieder Pause, wieder nix. Ja, und wie gesagt, nach ungefähr 3 Minuten hat er es dann aufgegeben und geht wieder rein in die Wohnung und dann hat er aufgelegt die katalanische Nationalhymne, Segadors, un cop de falc, und voll die Lautsprecher aufgedreht und dann hat das hineingeschallt in den Hinterhof, wo alles zusammen, weiß ich, vielleicht 3000 Leute das hören. Ja. Und dann war es zu Ende und dann wieder keine Reaktion, ja. Dann hat er es wohl aufgegeben und dann war Stille. Wenn nicht kurz drauf ein anderer Lärm zu hören gewesen wäre, nämlich die Polizeihubschrauber, die dann angefangen haben, da ihre Kreise zu drehen über dem Stadtteil, beziehungsweise über dem Zentrum. Ja, um 7:30 heute Morgen stand der Polizeihubschrauber über meinem Haus. Der dröhnte da wie blöde rum und riss mich wirklich aus tiefen, süßen Träumen. Und ab da war kein Schlafen mehr möglich. Aber mein Gast, Wolfgang, ich habe von ihm gehört, der schlief da munter weiter, der hat gar nichts gemerkt. Woran lag das, Wolfgang? Sag doch mal, hallo, du bist jetzt hier im Studio. Du musst ans Mikro kommen und ins Mikro sprechen. Meinen wunderbaren Ohrwürmern. Ohrwürmern heißt, du hast Ohrenstöpsel. Die nennst du Ohrwürmer. Ja. Gut. Also, er hat geschlafen, ich stand senkrecht wie eine Kerze im Bett und konnte nicht mehr einschlafen. Hattest du nichts dabei, um den Hubschrauber abzuschießen? So eine kleine Flak oder so? Ja, Werner, das sagst du so in deinem Leichtsinn. Nee, eigentlich darf man das gar nicht sagen, sondern höchstens denken. Ich hätte dem Hubschrauber gerne die rote Karte gezeigt und hätte gesagt, hier, flieg doch über... Was mehr davon? Gut. Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, wie abgesehen von diesen Straßenblockaden heute, wie es weitergeht, ne? Die Reaktion auf dieses Urteil. Übrigens über die Strafen selber habt ihr schon geredet. Ne? Aber wir haben das alles schon präsentiert. Wir haben schon dokumentiert, welche Strafen für wen, wie viel, warum, woher und wieso. Das heißt, das ist schon dargelegt. Dann sage ich dazu nichts mehr. Und aber jetzt, wie geht's weiter? Ne? Der Torra, der Präsident, der hatte ja schon im Vorfeld angekündigt, so, wir sind allzeit bereit, welches auch immer das Urteil sein wird, ne? Und eben massive Mobilisierung angekündigt, friedliche natürlich immer. Und vor 2-3 Tagen hieß es dann heute Abend 20 Uhr Großdemonstration. Aber wie sieht, viele konnten eben nicht warten und haben schon angefangen. Die scharren ja schon seit Wochen mit den Hufen. Aber die warten ja nur auf den Startschuss, um rauszurennen. Konkret jetzt eben zu diesem Urteil, die Reaktion darauf, ne? Und gestern haben sie ja schon angefangen, den Bahnhof Sanz zu besetzen, wurden dann geräumt von der Polizei. Und dann in den nächsten Tagen wird eben diese sogenannte Tsunami beginnen, wenn Marschkolonnen von ganz Katalonien Richtung Barcelona marschieren. Und die Reaktionen hängen natürlich auch ab von der, sagen wir, Brutalität des Urteils und vielleicht kann man sagen, von politischer Seite, von oben, von den Politikern her gesehen, von denen in Madrid, war das vielleicht gar kein schlechter Schachzug, die jetzt nur wegen Aufruhr zu verurteilen und nicht wegen Rebellion. Also sonst hätten die Strafen ruhig doppelt so hoch sein können. Ja, unbedingt. Ich habe auch gedacht, das war nicht dumm, das so zu machen. Aber wie gesagt, das war die Staatsanwaltschaft und die hat sich da wohl durchgesetzt gegen den, sagen wir mal, Strafgerichtshof. Ja, umgekehrt. Also die Staatsanwaltschaft hat das gefordert, ne? Rebellion. Entschuldigung, war umgekehrt. Gut. Die Richter haben dann jetzt wohl einstimmig gesagt, nein, das war keine Rebellion, sondern nur Aufruhr. Also Aufruhr wäre so Verstöße gegen die öffentliche Ordnung und Tumulte. Und kann sogar Gewalt einschließen, wenn diese Gewalt nicht bewusst, systematisch, strategisch eingesetzt wird, um den Umsturz zu erreichen. Also eher so, wie man in Deutschland, glaube ich, sagen würde, Landfriedensbruch oder sowas. Ja. Gut, aber immerhin, ihr habt es ja schon diskutiert hier, die Strafen zwischen 9 und 12 Jahren, das ist ja auch kein Pappenstiel. Und da sieht man es jetzt halt auch wieder. Also sie haben sich in die Scheiße gesetzt mit diesem Referendum damals von vor 2 Jahren und das sind jetzt die Konsequenzen für diese katalanischen nationalistischen Politiker. Und vielleicht hätten sie sich das ersparen können. Aber da sieht man es wieder, dass es eben keine Marxisten sind. Ne? Wenn die Engels gelesen hätten, dann hätten sie eigentlich wissen müssen, ich zitiere jetzt wörtlich, man darf nie mit dem Aufstand spielen, wenn man nicht fest entschlossen ist, alle Konsequenzen auf sich zu nehmen. Die Gegner haben alle Vorteile der Organisation, der Disziplin und der hergebrachten Autorität auf ihrer Seite. Kann man ihnen nicht mit starker Überlegenheit entgegentreten, so ist man geschlagen und vernichtet. Das hat Engels gesagt schon Ende vom 19. Jahrhundert und das hätten sie sich mal hinter die Ohren schreiben sollen. Futuro de nuestros hijos e hijas por la democracia, por Europa y por Cataluña. Puigdemont y los otros. Wir haben jetzt hier eine Direktschaltung nach Belgien. Da ist Puigdemont, der steht da mit seinem gelben Schleifchen vor seiner Residenz in Waterloo und hält eine Rede. Also auch mit von der Partie. Wir hatten ja gesagt, der Mann ist geflohen. 2-3 Tage nach der Verkündung der Unabhängigkeit. Er hat die Unabhängigkeit verkündet, abgeschafft und ist dann verschwunden. Er meldet sich aber täglich aus Brüssel und gibt Anweisungen und leitet die Unruhen von Brüssel aus. Der Richter Larena reaktiviert jetzt den Eurohaftbefehl gegen Puigdemont. Das wird jetzt auch wieder neue Unruhe auslösen und da werden jetzt auch alle Puigdemont-Fans auf die Straße rennen und werden auch dagegen protestieren als undemokratisch, ungerecht und bösartig. Vielleicht packt er ja schon wieder die Koffer und geht jetzt nach England. Die sind ja dann bald auch nicht mehr in der Europäischen England Union. England wäre ein gutes Pflaster für ihn. Dann da wird er allenfalls nach USA ausgeliefert, wie der Assange. China, Hongkong. Sein Stellvertreter hat ja angedeutet, dass man die Proteste à la Hongkong vorantreiben sollte. Dann kamen aber leider am gleichen Abend die Molotow-Cocktails über die Bildschirme, die da in Hongkong geworfen wurden. Schaufensterscheiben eingeworfen, es wurde sogar scharf geschossen. Er meint aber die friedlichen Sachen in Hongkong, nicht die bösartigen und gewalttätigen Sachen. Und hat sich dann natürlich wie immer vergaloppiert. Comín huidos en Bélgica también eurodiputados electos que no fueron a recoger el acta en su caso para nosotros. Es ging da ja um die Urkunde der Europaabgeordneten, die ihre Urkunde nicht abholen. Die sind auch offiziell nicht Europaabgeordneter. Ein Europaabgeordneter ist erst dann Abgeordneter, wenn er seine Urkunde abholt. Die Urkunde hätte er natürlich in Madrid abholen müssen. Das heißt bei seiner Regierung, dann wäre er aber verhaftet worden und so weiter. Hier beißt nicht die Kuh, sondern die Katze sich in den Schwanz. Ein kleines Lied und dann geht's weiter mit aktuellen Nachrichten im heutigen Niemandsland. Meine Damen und Herren, es gibt eine Gruppe, die heißt Black Hino und die fetzen doch ganz schön rein. Die bringen wir jetzt mal. Aus Mittelmeer, aus Mittelmeer. We'll be right back. Niemandsland, un programa en alemán a Radio Contrabanda 91.4 de la FM i visca Barcelona. Meine Damen und Herren, es beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Es ist Montag, der 14. Oktober 2019. Beginnen wir mit einer ganz üblen und bösen Geschichte, die sich vor knapp einer Woche in Deutschland abgespielt hat, nämlich in Halle. Der Rechtsterrorist, ein gewisser Stefan Balliet, hat erwartungsgemäß ein antisemitisches Motiv für sein versuchtes Massaker in der Synagoge in Halle bestätigt. Der Mann habe mehrere Stunden beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am Donnerstagabend ausgesagt, das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft laut Bericht der deutschen Presseagentur am Freitag in Karlsruhe. Demnach lautet der Haftbefehl auf zweifachen Mord und siebenfachen Mordversuch. In der Synagoge hatten sich zum Versöhnungsfest Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, mehr als 50 Gläubige aufgehalten. Balliet erweckt in seinem mit einer Helmkamera gefilmten Tatvideo den Eindruck, dass er so viele Juden wie möglich töten wollte. Er schaffte es aber nicht, in das Gebäude einzudringen. In dem Video, das er live im Internet übertrug, bezeichnete er sich selbst als Versager, als es ihm nicht gelingt, die Tür der Synagoge mit Waffengewalt zu öffnen. Vor dem Gebäude erschoss er eine 40-jährige Passantin, in einem nahegelegenen Dönerimbiss einen 20-jährigen Mann. Zwei Menschen verletzte er durch Schüsse, weitere verfehlte er. Bis die Polizei eintraf, dauerte es nach unterschiedlichen Berichten 10 bis 15 Minuten. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Halle, Max Piworotski, schätzte den Zeitraum vorsichtig auf 10 Minuten, sagte aber auf Nachfrage einer Journalistin der Morgenpost, er habe in dieser Situation selbstverständlich nicht auf die Uhr geschaut. Es kann sein, dass das noch mehr war, so Piworotski, der hinzufügte, es sei ein Wunder, dass die Tür gehalten habe, als der Täter sie mit einer Handgranate sprengen wollte. Beim Telefonat mit der Polizei hatte Piworotski nach seiner Schilderung große Mühe, die Beamten vom Ernst der Lage zu überzeugen. Eine Meldung aus Berlin. Für alle Hartz-IV-Empfänger, das ist das frühere Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe, die Regelsätze für Sozialhilfe, Hartz-IV, Grundversicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung steigen ab Januar 2020 um 1,88%. Am Freitag stimmte der Bundesrat einem Verordnungsentwurf zu, den das Bundeskabinett am 18. September beschlossen hatte. Alleinstehende Erwachsene sollen danach künftig 432 Euro im Monat erhalten, 8 Euro mehr als bisher. Auch die Regelsätze für ältere Kinder und Jugendliche werden angehoben. Sie erhöhen sich um jeweils 6 Euro auf 308 und 328 Euro. Für Kinder bis zu 6 Jahren steigt der Satz um 5 Euro auf dann 250 Euro. Naja, wer davon leben soll, von 300 Euro, frage ich mich, was die Politiker sich eigentlich denken, wenn sie solche Regelsätze da erhöhen. Gut, eine Meldung aus Mainz. Der Bundesinnenminister nimmt den rechtsterroristischen Angriff auf eine Synagoge in Halle zum Anlass, die Massenüberwachung des Internets auszuweiten. So fordert Horst Seehofer von der CSU, eine weitreichende Organisationsänderung des Bundeskriminalamts und des Inlandsgeheimdienstes. Es ist eine Reihe von Maßnahmen, die wir brauchen, sagte er in der ZDF-Sendung Was nun, Herr Seehofer, am Freitagabend. Um auf den Typus des Einzeltäters besser reagieren zu können, brauchten Sicherheitsbehörden die Befugnis, auch das Internet zu überwachen. Anbieter sollten dazu verpflichtet werden, verdächtiges Verhalten zu melden. Den Vorwurf, dadurch Freiheitsrechte einzuschränken, wies Seehofer zurück. Ja, sehr interessant, wie immer, natürlich Einzeltäter. Ja. Und in den letzten 30 Jahren hat es jetzt schon in Deutschland nach dem Mauerfall bis heute ungefähr 200 Tote gegeben durch Anschläge oder Pistolenschüsse oder was auch immer von Rechtsradikalen. Wo das anfing, so am Anfang der 90er Jahre, waren die Opfer hauptsächlich Ausländer, Immigranten, paar Linke auch dabei. Aber jetzt eben seit ein paar Jahren zunehmend einfach auch Leute, die Juden sind. Einfach deshalb werden die abgeknallt. Ja. Also man hat das Gefühl, auch hier gehen wir wieder in die Richtung wie schon mal in Deutschland vor 33. Eine Meldung aus Oslo. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Äthiopiens Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Das gab das Nobelpreiskomitee am Freitag in Oslo bekannt. Der Regierungschef werde für seine Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit und insbesondere für seinen entschlossenen Einsatz zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea geehrt, erklärte die Vorsitzende des norwegischen Nobelpreiskomitees, Frau Berit Reiss-Andersen. Der seit April 2018 regierende Abiy schloss vergangenes Jahr ein Friedensabkommen mit dem Nachbarland Eritrea. Von 1998 bis 2000 hatten die beiden Staaten Krieg geführt. Abiy setzte sich damit gegen 300 weitere Nominierte durch, darunter 222 Persönlichkeiten und 28 Organisationen. Die Friedensnobelpreise sind natürlich mit die umstrittensten Nobelpreise von allen, weil da eben manchmal Leute geehrt werden wie Henry Kissinger oder Leute wie Barack Obama. Und da kann man schon seine Zweifel bekommen. Bei diesem Herrn Abiy Ahmed können wir keine Einschätzung abgeben, weil wir diesen Prozess hier, zumindest hier vom Niemandsland, nicht so genau verfolgt haben. Weitere Meldungen im Niemandsland. Brüssel. Nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle hat die EU-Kommission alle Mitgliedstaaten aufgerufen, Synagogen und andere jüdische Einrichtungen ausreichend zu schützen. Ein entsprechendes Schreiben sei an alle EU-Staaten geschickt worden, mit der Aufforderung, die Kosten dafür zu übernehmen, sagte die EU-Antisemitismusbeauftragte Katharina von Schnurbein den Zeitungen der Funke Mediengruppe Freitagsausgaben. Es gibt eine Reihe von Staaten, die Nachholbedarf haben. Derzeit müssen jüdische Gemeinden teilweise die Hälfte ihres Budgets für Sicherheitsmaßnahmen ausgeben. Bislang ist das Engagement der Staaten zum Teil begrenzt, das sagte die Antisemitismusbeauftragte. Eine Meldung aus Berlin. Die Linke, Bündnis 90, die Grünen und FDP haben eine gemeinsame Initiative zur Neuregelung des Wahlrechts gestartet. Die drei Oppositionsparteien legten am Freitag einen Gesetzentwurf vor, mit dem die Gesamtzahl der Parlamentarier im Bundestag auf 630 begrenzt werden soll. Derzeit hat das Hohe Haus 709 Sitze. Der Grund für die derzeitige Größe sind vor allem die Überhangmandate, die entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate erzielt, als ihr nach dem Zwei-Stimmen-Ergebnis zustehen. Friedrich Strätmanns von Die Linke beklagte, dass bei den bisherigen Beratungen der Wahlrechtskommission nur Vorschläge herausgekommen seien, die die Union einseitig bevorteilt hätte. Und eine Meldung aus Washington. Im Konflikt mit dem Iran schicken die USA zahlreiche weitere Soldaten nach Saudi-Arabien. Außerdem würden unter anderem zwei Patriot-Raketenabwehrsysteme und zwei Kampfjet-Geschwader zur Verteidigung des Landes dorthin verlegt, teilte das Pentagon am Freitag mit. Zusammen mit anderen Entsendungen innerhalb des vergangenen Monats handele es sich um eine Truppenverstärkung von insgesamt 3000 Soldaten in der Region. Seit den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien Mitte September haben sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verschärft. Das Pentagon betonte am Freitag, man wolle keinen Konflikt mit dem Iran. Man werde aber ausreichend Truppen in der Region stationieren, um auf Krisen zu reagieren und die Interessen der USA zu schützen. Man stelle sich einmal vor, Iran würde Truppen in den Golf von Mexiko verlegen, um die Interessen Irans im Golf von Mexiko oder in der Bucht von New Jersey zu schützen. Washington machte Teheran für die Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen Mitte September verantwortlich. Beweise konnte man aber nicht vorlegen. Der Iran dementierte jede Verantwortung für die Angriffe und so weiter und so weiter. Da beginnt die Lügenpropaganda des Krieges. Erst vor rund 2 Wochen hatte das Pentagon mitgeteilt, 200 weitere Soldaten nach Saudi-Arabien zu verlegen und so weiter und so weiter. Ja, das war sein letztes Meisterstück hier von Trump, jetzt also dann seine Truppen abzuziehen aus Syrien oder ankündigen, erstmal ein bisschen langsam anfangen, die abzuziehen und damit eben den Erdogan zu animieren, dort einzumarschieren, um die seitherigen Verbündeten der USA gegen ISIS, um die abzuschlachten. Der macht es dann auch und wie reagiert Trump? Ja, also ich warne Erdogan davon, irgendwas zu tun, was nicht schön ist. Ne? Dann gibt's nämlich laut Trump wieder Ärger und Sanktionen gegen die Türkei. Ja? Und also der schwätzt einfach daher, posaunt und twittert irgendwas raus, ja, ohne sich was zu überlegen, was ihm gerade halt so einfällt. Dann ist die Scheiße am Kochen und dann hinterher versucht das wieder ein bisschen abzuschwächen, genauso wie mit dem Handelskrieg mit China, ja. Gegenseitige Strafzölle und wo er dann denkt, ja, so, das ist ja auch nicht so gut, ja. Dann fängt er wieder an, im Nachhinein mit den Chinesen zu verhandeln und dann unterschreiben sie ja auch irgendwas, um das wieder ein bisschen abzuschwächen, die Konsequenzen, ja. Und wie er dann dazu befragt wird, der Trump in der Pressekonferenz, sagt er, ja, ja, keine Probleme mehr zwischen China und den Vereinigten Staaten, das ist jetzt ein Love-Fest. Ja. So einen Typen Dummkopf haben wir hier als Führer der freien demokratischen Welt. Es ist Zeit für die 100-Sekunden-Nachrichten, die Übersicht von den wichtigsten Geschehnissen des Tages, übernommen von der ARD. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nationalkonservative gewinnen Parlamentswahl in Polen. Nach Auszählung von mehr als 90% der Stimmen kommt die Regierungspartei PiS auf gut 44% der Stimmen. Die oppositionelle Bürgerkoalition liegt bei gut 26% und das Linksbündnis kehrt demnach mit gut 12% ins Parlament zurück. Türkei setzt Offensive im Norden Syriens fort. Syrische Regierungstruppen sind ebenfalls in die Region an der türkischen Grenze eingerückt. Das berichten staatliche Medien. Die Kurdenmilizen gaben an, sie hätten ein Abkommen mit der Assad-Regierung getroffen. EU-Minister beraten über Sanktionen nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien. Beim Treffen in Luxemburg plädierte Bundesaußenminister Maas für einen Dialog. Er kündigte aber weitere Maßnahmen an, sollte das keinen Erfolg bringen. Luxemburgs Außenminister Assel Born äußerte die Befürchtung, dass weitere Länder in den Krieg hineingezogen werden könnten. Haftstrafen für katalanische Separatistenführer. In Barcelona kam es sofort zu Protesten. Der oberste Gerichtshof Spaniens hat heute den ehemaligen katalanischen Vizepräsidenten Junqueras zu 13 Jahren Haft verurteilt. 11 weitere Separatisten erhielten ebenfalls Haftstrafen wegen ihrer Rolle beim verbotenen Referendum im Oktober 2017 über die Unabhängigkeit Kataloniens. Wirtschaftsnobelpreis geht an Armutsforscher. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm ehrt die 3 Ökonomen Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer für ihren experimentellen Ansatz, Armut zu lindern. Das Wetter. Heute verbreitet freundlich mit viel Sonne. Im Norden und Westen zum Teil dichtere Wolken und gebietsweise Schauer. 15 bis 27 Grad. Ja, noch eine Meldung aus Spanien. Also im Moment sind die katalanischen Nationalisten dabei zu protestieren wegen diesem Urteil. Und nächste Woche sind dann wieder die spanische Rechte, die spanischen Nationalisten an der Reihe, weil was der oberste Gerichtshof jetzt auch entschieden hat, dass die Knochen von dem Dreckschwein Franco jetzt doch ausgebuddelt werden dürfen und dass der also raus muss aus seinem Mausoleum. Auch da konnten es einige wieder nicht abwarten zu protestieren, sind dann sofort dorthin gefahren in das Valle de los Caídos und haben sich dann aber vor verschlossenen Türen wiedergefunden, konnten nicht rein. Und weil das ja auch ein Kloster ist, haben sie dann Sprechchöre gemacht. Queremos ir a misa, queremos ir a misa. Also man lässt uns nicht zur Messe. Und sehr schön natürlich, da sieht man es wieder, wie die Roten da, die Sozialisten, wie die uns hindern an der freien Religionsausübung. Aber gut, das soll also wirklich passieren, nächsten Montag oder Dienstag. Die Knochen werden dann in Hubschrauber gepackt und rausgeflogen und auf einen neuen anderen Friedhof dann transportiert. Und also ziemlich sicher, dass es passiert. Also auch die Franco-Familie scheint jetzt resigniert zu haben und fordern jetzt nur noch, dass er mit militärischen Ehren beigesetzt wird dann. Ich darf hier hinzufügen, die Franco-Familie will vor den Gerichtshof in Straßburg ziehen, für den Gerichtshof für Menschenrechte, und will die Menschenrechte des toten Diktators einklagen. Die werden da wahrscheinlich mit den Vertretern von Junts pel Cat zusammenstoßen, die Rechte von Puigdemont und Oriol Junqueras. Und dann gibt es ja einen Stau beim Menschenrechtstribunal in Straßburg. Das war die letzte Meldung von vor zwei Tagen. Menschenrechte für den Diktator, für den Massenmörder. Meine Herren. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen 14. Oktober. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Barcelona-Nachrichten, meine Damen und Herren. Die erste Nachricht betrifft das Recht auf Wohnen. Alles spricht ja jetzt vom Prozess und alles spricht von den Menschenrechten von Puigdemont und den Separatistenführern, aber das Menschenrecht auf Wohnen, das wird von Mossos-Polizisten auf den Straßen von Barcelona niedergeprügelt mit Knüppeln. Der Widerstand der Anwohner verhinderte am vergangenen Donnerstag 14 von 18 Zwangsräumungen in nur 24 Stunden hier im Zentrum von Barcelona. Betroffen waren Wohnungen und die Menschen, die sich darin befanden, in Sants Montjuïc, das waren 13, und in Ciudad Vella, das waren 5 Wohnungen. 12 Zwangsräumungen mussten verschoben werden, 2 wurden sogar suspendiert. In der Calle Lleida kam es zu Rangeleien mit den Polizisten. An der Ramblas de Raval kam es sogar zu Knüppeleinsätzen der Mossos de Squadra, die ja hier von unserem Quim Torra befehligt werden. Bürgermeisterin Ada Colau, die ist ja auch nicht auf den Mund gefallen, die beschuldigte direkt den Innenkonseiller Buch, die Drecksarbeit für die Geierfonds zu erledigen. Der Innenkonseiller Buch ist derjenige, der gerade protestiert, weil die Menschenrechte seiner Separatistenführer mit Füßen getreten werden von der spanischen Regierung. Er lässt aber von seiner Polizei Menschen und auch Frauen und Kinder aus den Häusern prügeln. Die Wohnungsbeauftragte im Rathaus von Barcelona forderte eine Gesetzesänderung, um die Menschen zu schützen und die ausstehenden Zwangsräumungen sogar ganz zu stoppen, auszusetzen. Besonders bejubelt wurde von den Menschen in den Stadtvierteln hier die verhinderte Zwangsräumung einer Mutter mit ihren zwei Kindern. Da war ein 6-jähriges und ein 1-jähriges Kind dabei. Das geschah hier im Raval. Doch genau da kam es zu heftigen Knüppeleinsätzen der katalanischen autonomen Polizei Mossos d'Esquadra. Katalonien liegt mit 3.433 Zwangsräumungen allein zwischen April und Juni, also in 3 Monaten dieses Jahres, an der Spitze aller in Spanien durchgeführten Zwangsräumungen. Fem Republica mit dem Knüppel, mit dem Räumungsknüppel. Das sind 23%. 500 Familien sind auf der Liste für Dringlichkeitswohnungen und warten immer noch auf eine Ersatzwohnung. Die wird denen nämlich dann versprochen, wenn ein Hedgefonds hier Wohnungen kauft und räumen lässt. Thema Rassismus und Homo- bzw. Lesbophobie, das gibt's nämlich, die werden laut einer Veröffentlichung der Oficina per la No Discriminación, das ist die OND, das ist das Büro für Nichtdiskriminierung des Rathauses, als Hauptursachen von Diskriminierungen genannt. Zwischen Januar und August 2019 wurden 145 Menschen, Personen, als Diskriminierungsopfer vom Rathaus betreut. Beziehungsweise deren Fälle wurden im Rathaus von dieser Kommission protokolliert. Weitere Meldungen im Barcelona-Nachrichtenblock: Identitätskrieg. Der oberste Gerichtshof, DC, verfügt, dass die vom sezessionistischen Parlament Kataloniens unter Herrn Torrent, das ist der Präsident dieses Parlaments, beschlossenen sogenannten Resolutionen ungültig sind. Die Separatisten hatten verfügt, dass Katalonien ein Recht auf Selbstbestimmung habe und dass eine Kommission zur Untersuchung des Königshauses gebildet werden müsse. Weitere Resolutionen betrafen die Amnestie der sogenannten politischen Gefangenen, wie sie das nennen. Gemeint waren die Separatistenführer und auch die wegen Sprengstoffbesitzes verhafteten CDR-Leute gewesen. Vielleicht warst du auf der Militärparade in Madrid, Werner, als Niemandsland-Reporter mit Kamera und Mikrofon. Was hast du da zu vermelden? Das war vorgestern am Samstag, heute haben wir den 14. zum 12. Oktober, dem großen Nationalfeiertag hier in Spanien, nicht in Katalonien natürlich. Und ich war natürlich nicht dort, aber es ist ja unvermeidlich, sich das dann im Fernsehen anzusehen, weil es wird ausgestrahlt auf allen Kanälen, stundenlang übertragen, die Militärparade auf dem Paseo de la Castellana. Und da geht es dann Fähnchen flattern voran, die spanische Hymne, und Flieger zeichnen die spanische Flagge an den Himmel, Pferde mit Soldaten in glänzenden Uniformen drauf, die traben dann da entlang, Panzer natürlich auch gibt's, ne? Und natürlich die Fremdenlegion, das ist ja sowieso fast das Wichtigste, Tausende von Militärs, die Fremdenlegion mit ihrem Ziegenbock, das ist das Maskottchen von der Fremdenlegion, diese uniformierten Männer mit hellgrünen Hemden und Stiefeln und das Hemd aufgeknöpft bis zum Bauchnabel, damit man die Männerhaare auf der Brust des stolzen Spaniers sieht. Mit rausgereckter Brust, so schreiten die dann da voran. Und dann guckt man ein bisschen nach rechts zur Tribüne, wo die ganzen Politiker sind, keine nationalistischen Politiker, weder Katalanen noch Basken und auch natürlich von der Podemos-Partei war niemand dabei, aber sonst waren sie alle da. Pedro Sánchez als momentaner Ministerpräsident. Als Sozialist natürlich. Immer ausgepfiffen. Ja, ja, er wurde dann, wie auch letztes Jahr schon, ausgepfiffen von den Leuten und so und natürlich die anderen Parteien, die sogenannten Trifachito-Parteien, also PP mit Pablo Casado, Ciudadanos mit Albert Rivera und Vox mit Abascal. Die standen da einer neben anderen, nicht in Uniform, aber oder vielleicht doch, weil alle hatten so einen dunkelblauen Anzug an mit weißem Hemd und dunkler Krawatte und auch die Brust genauso rausgereckt und vor sich in die Ferne gestarrt beim Abspielen der Nationalhymne, genauso wie die fremden Legionäre. Die königliche Garde natürlich mit Gewehr und aufgepflanztem Bajonett gen Himmel. Das war am letzten Samstag. Aber ich war nicht dort und ich werde auch. Und den Fallschirmabsprung mit der spanischen Flagge. Da gab es nämlich eine Panne. Da ist ein Fallschirmjäger, ein Spezialist, der ist so mit einem Hanggliding-Fluggerät, an der die spanische Flagge hing, ist er abgesprungen und titschte dann völlig doof in eine Laterne rein und wickelte sich da halb um die Laterne, erstmal er selbst und dann die Fahne. Und das Ganze war sehr peinlich. Der Mann hat sich nichts gebrochen, soweit man das erkennen konnte, stand danach auch in der Parade, war aber sichtlich bewegt. Und die ganze Flaggengeschichte ist dann natürlich zum Gaudi auch der katalanistischen Flaggenfans, ist dann die böse Fahne der Spanier, die ist gescheitert und die gute Fahne der Katalanisten, die wurde dann überall geschwenkt und gehisst. Das war die Geschichte vom 12. Oktober. Also du weißt ja, ich bin kein katalanischer Nationalist, aber ich habe mich auch gefreut. Natürlich, über dieses wir haben uns alle gefreut. Also das war wirklich nett. Also das war vielleicht das schönste Erlebnis bei dieser Militärparade. Nach, was war noch besser? Das Kostüm oder das Kleid von der Königin von Letizia, hast du da genauer hingeguckt? Nee, also ich habe auf die Uniformen geguckt, die faszinieren mich immer. Ich will mir selber eine Uniform schneidern lassen. Ich habe nämlich vor, Werner, eine Armee aufzustellen, eine Niemandsland-Armee, und möchte mir eine Generalsuniform schneidern lassen und habe da so gewisse Vorbilder. Und dann gucke ich gerne andere Uniformen an. Wir brauchen ja eine Armee. Ne? Ein Land ohne Armee ist ja Castrati. Da schlägt jetzt wieder dein Unterbewusstsein durch. Helmer auch. Was du so gerne sein würdest eigentlich, dein geheimster Wunsch. Eine eigene Armee und einen eigenen Geheimdienst, ohne das geht nichts. Und solange Katalonien keine eigene Armee und keinen eigenen Geheimdienst hat, eigenes Finanzamt ist jetzt nicht so wichtig, das wird ja alles von Brüssel aus jetzt erledigt. Also von der von der Leyen, solange ist dieses Land kein Land. Die können uns noch so viel erzählen. Die Republik wird erst eine Republik sein, wenn sie Soldaten hat. Gut, das war eine kleine humoristische Einlage. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben das auch so gesehen. Wir schalten noch mal kurz hier zum Flughafen von Barcelona. Da ist nämlich ordentlich was los. Da haben nämlich die Independentistas die Flughafenhalle, sagen wir mal, mit einem Sitzstreik belegt. Die sitzen da, wir sehen eine Polizeikette von Mossos. Die Polizeikette besteht aus Nationalpolizei, weil die Mossos haben keine Hoheit auf dem Flughafen. Und die bewachen jetzt eine ganze Menge von Leuten, junge Leute sehe ich da, die protestieren. Und wir wiederholen noch einmal, so sehr wir auch diesen Blödsinn mit dem ganzen Separatismus und diesen ganzen Unsinn ablehnen als politische Strategie, Position, überhaupt Möglichkeit, sind wir aber auch dafür, ich glaube, Werner, ich spreche da auch in deinem Namen, wir befürworten die Proteste, wir unterstützen die jungen Leute, die protestieren, die sich gegen Unrecht, auch gegen subjektives Unrecht wehren, auf die Straße gehen und protestieren, Das finden wir toll, das finden wir gut, das unterstützen wir auch. Wir denken auch, noch einmal eine Niemandsland-Erklärung, die Haftstrafen sind zu hart, zu lang. Man hätte das eleganter und einfacher machen können. Man hätte die Leute zwar nominell noch mit ein paar Jahren belegen können, vielleicht jeden mit 2-3 Jahren, aber die auch gleichzeitig freilassen können unter Auflagen. Das hätte man alles machen können. Das haben diese Leute nicht gemacht, rachsüchtig wie sie sind. Und damit haben sie das nächste Problem geschaffen. Ja, haben wir ja schon öfter gesagt. Ja, also natürlich finden wir es beschissen, dass die Leute wegen so einem Schwachsinn da im Knast müssen dann verurteilt werden. Aber trotzdem, insofern sind wir natürlich mit den Protesten solidarisch, sagen wir mal. Aber trotzdem sind mir andere Klassen von Protesten eigentlich sympathischer, wie jetzt zum Beispiel in Ecuador in den letzten Tagen. Ja. Da kann ich mich mehr und besser mit identifizieren. Gut, wir werden nächste Woche weiter berichten, was da alles so passiert ist, jetzt im Laufe der Woche. Ein Lied, dann gibt es einen ganz kleinen Filmtipp und dann müssen wir praktisch schon raus. Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt. Es riecht nach Duftbaum und Parfüm. Mein Mann starrt neben mir sorgenvoll auf seine Autos, während Rapper mit Entourage an uns vorüberziehen. Ich setz alles auf eine Karte, sagt ihr zu mir leise. 3 AMGs geleast, nur für diesen Kram. Und dann fragt er mich noch leise, wie ich heiße. Ein Rapper tropft sich Öl auf einen muskulösen Arm. DJ Abrissbirne würde ich mich nennen. Wenn ich was könnte, sage ich. Und er schaut mich fragend an. Ich hol hier nur die Tänzerinnen vom Tanzen ab. Norweger nennen mich Lars und mein Vater nennt mich Jan. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen und bin immer noch benommen. Aber jeder muss was tun, um über die Runden zu kommen. Schreit, wir sollen die Fresse halten. Er wirkt aufgeschmissen und auf Kokain. Wir sind dem Zeitplan hinterher, die Trainingshosen werfen Falten. Jetzt kommen noch die Motorräder, die schwarze Kreise ziehen. Jetzt singt der Rapper, dass sich alle gegen ihn verschwörten, dass die Bitches niemals an ihn glauben und ihn fast zerstörten. Seine Feinde das bezahlen werden. Und das wird teuer, hört sich in meinen Ohren irgendwie an nach Paranoia. Aber ich bin auch nur der Typ, den sie hier nicht kennen. Und wenn sie wüssten, wer ich bin, würden sie mich DJ Abrissbirne nennen. Ich hol hier nur die Tänzerinnen vom Tanzen ab, um im vorgewärmten Auto zu ruhen. Gewässertem Asphalt, eine auf allen Vieren mit Halsband und Leine wie ein Hund. Jetzt rappt wieder jemand über Ehre, Familie und Respekt. Der Asphalt ist kalt, bitte bleiben Sie gesund. Eine Frau, die mich an jemanden erinnert, trägt Bikini und ist mit einer Sturmhaube maskiert. Sie hält eine goldene Theater AK-47 und ein billiges Ninja-Schwert. Sie ist die Frau, die ich nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fahre. Und sie fragt mich müde, warum hast du keine Tattoos? Die umgedrehte Kamera des Handys als Schminkspiegel. Warum bist du nicht tätowiert? Ich sag, ich bin so hart geworden in all der Zeit. In meinem Herzen ist seit Jahren nichts mehr passiert. Die Farbe ist einfach an meiner Haut abgeplatzt. Deswegen bin ich nicht tätowiert. Sie sagt, es ist gut, wie du schweigst. Es ist gut, wie du frierst. Du siehst aus, als ob du lieber alleine wärst. Ich hab die Antwort vergessen, weil mich selten jemand fragt. Aber ich fahr uns jetzt nochmal eine Runde um die Stadt. Das ist das, was wir tun. Müde und benommen, das ist das, was wir tun, um über die Runde zu kommen. Escoltant Mi Man's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Die letzten fünf Minuten im Niemandsland vom heutigen 14. Oktober 2019. Kino steht auf dem Programm. Werner, hat da was zu vermelden? Ja, im Goethe-Institut geht weiter der Zyklus 30 Jahre ohne DDR. Letzte Woche gab es ja da Goodbye Lenin. Und jetzt übermorgen, diesen Mittwoch, La Vida de los Otros, das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck, spielt ein paar Jahre vor dem Fall der Mauer. Die DDR wird dargestellt, was sie auch war, als Überwachungsstaat. Also wir Wessis, wir waren ja damals der Rechtsstaat und die DDR, die da drüben, das war der Unrechtsstaat. Und sowas wie Überwachung gibt's natürlich bei uns im freien demokratischen Wechsel überhaupt nicht. Das ist uns völlig unbekannt. Aber gut, Spaß beiseite. Ganz kurz, nur ein Satz zur Handlung. Ein Offizier vom Staatssicherheitsdienst, vom Stasi, bekommt einen Auftrag, einen Theaterschriftsteller zu bespitzeln. Sein Privatleben, seine Kontakte. Und jetzt gibt's natürlich auch Kritik an dem Film. Wir sind ja alle keine DDR-Spezialisten und haben dort auch nicht gelebt in dieser Zeit. Ne? Und deshalb entgeht einem, vielleicht auch dem Regisseur, so kleine Details, die nicht stimmig sind. Ne? Zum Beispiel die technische Ausrüstung beim Abhören von diesem Theaterautor. Und auch vielleicht war die DDR in dieser Zeit, Mitte der 80er Jahre, nicht mehr ganz so, wie sie im Film dargestellt wird. 89 war es ja schon zu Ende. Bestimmt gab es da auch schon irgendwie Auflösungserscheinungen, die man nicht im Film sieht. Biermann hat mal gerade in Bezug auf diesen Film gesagt, es ist doch ein realistisches Sittenbild der DDR mit einer wahrscheinlich frei erfundenen Story. Ist also kein Dokumentarfilm, sondern Spielfilm, aber jedenfalls bestes Kino. übermorgen im Goethe-Institut das Leben der anderen um 19.30 Uhr. Herein! Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen? Ich habe nichts getan. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann. Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den 28. Bei Verhören arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus. Wenn Sie uns den Namen nicht nennen, muss ich noch heute Nacht Ihre Frau verhaften lassen. Wollen Sie das? In einem System der Angst. Georg Dreimann, der Dichter. Für ihn ist die DDR das schönste Land der Welt. Ich will ihn überwachen lassen. Darf sich niemand sicher fühlen. Wenn Sie gegen den was finden, dann haben Sie einen ganz dicken Freund im ZK. In einem System der Macht ist nichts privat. Mr. Küster, du hast unsere Verabredung am Donnerstag vergessen. Komm, steig ein. In einem System der Abhängigkeit. Küster. Halt mich einfach nur fest. Ist Freiheit Ironie. Seitdem bin ich sehr musikalisch geworden. Christa Maria Seeland, ob Sie ihr das Genick brechen oder nicht, ist Ihnen überlassen. Das war's, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Wir verabschieden uns von Niemandsland. Tschüss, Werner, mach's gut. Du auch. Tschüss, alle miteinander. Bis nächste Woche. Adeo, agur. Ich lade Sie zum Weiterhören ein. Jetzt gibt es noch mehr interessante Sendungen hier auf Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona. Die heutige Sendung wird etwa ab Mittwochabend im Podcast sein, zu hören, nachzuhören unter www.kontrabanda.niemandsland.org, www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur! Sag man, dass man wirklich denkt, wenn was man denkt, verletzt auch.